Ich will ja nur ein Wort mit ihm reden. Also, 10 Minuten. Er saß neben dem Kamin, in sich selbst verkrochen, lächerlich jung und verloren und attraktiv. Lindy ihm gegenüber sah ihn an und die Art, wie sie ihn ansah, gefiel mir nicht. Alles in Ordnung mit dir, Jimmy? Mich friert. Das ist die Reaktion. Und Angst habe ich plötzlich. Auch Reaktion. Müsstest du doch eigentlich aus deiner Korea-Zeit kennen. Ich kenne es, ja. Muss ich mich fertig machen? Der Inspektor hat mir noch ein paar Minuten konzidiert. Wofür? Das habe ich ihm nicht gesagt. Das ist aber eigentlich keine Antwort, nicht wahr? Nein. Die Antwort ist, dass ich dich fragen wollte, ob du dich weiter verhalten willst wie bisher. Tja. Das ist natürlich verrückt, wie du sehr gut weißt. Ich habe keine Lust, darüber zu diskutieren, Steve. Das wundert mich nicht. Was soll denn das wieder heißen? Dass du ein verdammter Idiot bist. Ein jämmerlicher, aufgeblasener, unverantwortlicher Idiot. Oh, Steve, das geht aber zu weit. Lassen Sie ihn nur, Lindy. Na, jetzt hält er noch christlich die andere Backe hin. Hör zu, Steve. Du bist ein Heuchler, ein Lügner und ein Feigling. Und vorhin war das nichts? Ich kann Ihnen sagen, Lindy, was das war vorhin.